Endlich habe ich gefunden, was ich schon so lange gesucht habe. Rando Arkaden. Einfach mal hingehen, schlendern, stöbern. Einfach mal hingehen, schlendern, stöbern. Schlendern, stöbern. Stöbern. Die Rando-Arkaden erinnern mich an einen schönen Ort aus meiner Kindheit. Ich wusste gar nicht, dass man so etwas kaufen kann. Ich wusste gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Kaufen, kaufen. Kaufen kann. Fast alles, was ich zum Leben brauche, kaufe ich hier. Rando Arkaden. Und dann war es auch noch im Sonderangebot. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Davon muss ich meiner Freundin erzählen. Die wird diesen Ort lieben. Ich wusste gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Oft gehe ich einfach nur hin, schlendere durch die malerischen Gänge. Sehe in die Schaufenster, betrachte die Menschen. Rando Arkaden. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Rando. Rando. Rando. Arkaden. Ja. Vorsicht. Zu tragen. Finno@r.de oder 0800. Aber. In Terminologie ist sein Katholizismus. Sie betreten das Gebiet Rando. Betreten auf eigene Gefahr. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist uns eine Ehre, an dieser Edition der Night of the Pods teilnehmen zu dürfen. Wir sind eigentlich ziemlich neu in der Podcast-Welt, doch wir finden diese Welt faszinierend. Vor einigen Tagen sagte jemand zu mir, ein Podcast ist ein bisschen wie selbstgemachter Kartoffelsalat auf einer Grillparty. Mal loben ihn alle und er wird in einem Nu aufgefressen. Mal muss man ihn selber essen, ganz alleine, in einer Ecke. Doch was am Ende zählt, ist eigentlich nur eines. Dass man ihn mit Liebe gemacht hat. Rando ist in diesem Sinne ein Kind der Liebe. Nun, wie Sie wissen, Liebe ist eine ansteckende Krankheit. Da bringt einer eine kleine Idee in die Welt und ehe man sich versieht, ist um diese Idee eine kleine Gemeinschaft entstanden. So fingen übrigens alle Katastrophen der Menschengeschichte an. Das ist im Grunde Rando. Nein, nicht eine Katastrophe. Eine Gemeinschaft. Alles, was in Rando geschieht, ist das weitgehend zufällige Produkt eines kollektiven Geistes. Stellen Sie sich das wie eine Korallenkolonie vor. Einzeln genommen sind die Koloniemitglieder eigentlich nur gehirnlose Nesseltiere, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu fressen und zu kacken. Doch zusammen bilden sie kleine Kunststücke, atemberaubende Architekturen, kolossale Korallenriffs. Und das Schöne dabei ist, dass kein Nesseltier wirklich weiß, wohin die Reise führt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und ihnen diese Gemeinschaft vorstellen. Wer weiß, kann sein, dass sie auch irgendwann den Wunsch bekommen, nach Rando zu ziehen. Was ist Rando? Um unsere offizielle Bezeichnung zu benutzen, Rando ist ein Podcast / Hörspiel im Geiste von H.P. Lovecraft und Stephen King über ein kleines Dorf am Rand eines bislang unerklärlichen Hiatus im Raumzeitkontinuum, wo einst eine europäische Hauptstadt ihren Sitz hatte. Wer seid ihr? Ach, wir sind eine ganze Menge. Wir sind drei Autoren, alle Journalisten und natürlich stolze Vertreter der Lügenpresse. Rando ist in der Tat die einzige wahrheitsgetreue Geschichte, die wir je erzählt haben. Glauben Sie uns. Ich, Fabio, bin der Produzent und spiele den Radiomoderator Fink. Ich komme aus Italien und lebe erst seit 7 Jahren in Berlin. Daher die viele Sprachfehler, für die ich mich natürlich entschuldigen muss. In real life bin ich Journalist mit Schwerpunkt Migration. Lukas ist Autor und spielt den Praktikanten Markus. Er war früher Polizeiredakteur in der härtesten Polizeiredaktion Deutschlands und ist jetzt Dokumentarfilmemacher in den USA mit Schwerpunkt Minderheiten und Gangs. H.K. DeWitt, a.k.a. David Pechmann, ist Drehbuchautor und freier Journalist, unter anderem beim Stern. Zusammen mit dem Regisseur Kevin Kopatzka hat er einige ziemlich geniale Indie-Horrorfilme gedreht. Und er spielt übrigens Oberkommissar Nordmann. Dann gibt es den Hauskomponisten und offiziellen Kapellmeister von Rando, Alexander Donat, a.k.a. Flimmer, der das Original-Soundtrack für die Serie komponiert und produziert. Sein Katalog ist eigentlich viel zu lang, um alle seine Produktionen hier aufzulisten. Suchen Sie einfach nach Blackjack Illuminist Records und dort finden Sie alle seine Projekte. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Unser Grafiker und Concept Artist Gianluca Romano arbeitet in der Regel als Comic Artist und Games Designer. Sie kennen wahrscheinlich einige seiner Produktionen, zum Beispiel Inferno. Es wird übrigens bald Poster von unseren Covers geben, falls Interesse besteht. Dann sind da unsere Berater und Unterstützer aus den Reihen der Podcast-Patinnen, Ulrike und Patrick. Beide sehr bekannt in der Podcast-Welt. Ulrike macht den Museum-Podcast Exponiert und Patrick, a.k.a. Willem Arendt, ist der Produzent vom bekanntesten Podcast über Katholizismus diesseits vom Tiberfluss, Gott bewahre. Ulrike spielt bei uns Frau Dr. Arezzo Palevi und Patrick ist der geheimnisvolle Fotoreporter Sven. Wen haben wir noch? Ach ja, Jana Fied ist die mysteriöse Miriam. Jenny Linder ist eine bestimmte Stimme. Jennifer Pross, Pavel Lokshin und Timo Tonassi sind weitere Bewohner von Rando. Woher stammt die Idee für Rando? Wie einige von Ihnen, zumindest diejenigen, die in der US-amerikanischen Podcast-Szene unterwegs sind, schon vermutet haben, stammt die Idee eines Podcasts über einen kleinen Radiosender aus einer mysteriösen Kleinstadt, in der seltsame Sachen passieren, aus dem internationalen Hit Welcome to Night Vale. Einer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat uns neulich gefragt, ob es die Möglichkeit eines Crossovers mit Night Vale gibt. Naja, die Frage sollte man den Demiurg von Night Vale, Joseph Fink, ein Namenswetter. Ja, diese Frage sollte man eigentlich Herrn Fink stellen. Wollen Sie das zufällig für uns machen? Augenzwinkern. Doch eigentlich ist Night Vale nur eine von vielen Inspirationsquellen. Die meisten sind eher, sagen wir, literarisch und darüber zu sprechen fühlt sich immer etwas pompös an. Eine nicht literarische und sicherlich pompöse Inspirationsquelle waren die Gespräche, die ich vor einigen Jahren mit Menschen führte, die in der No-Go-Area um das Fukushima AKW lebten. Wahre Geschichte. Ich kann mich besonders gut an die Geschichte einer Frau erinnern, die jeden Abend mit ihrem Hund durch das Dorf spazieren ging. Die Stille und die Leere dieses Dorfes, hat sie mir erzählt, waren kaum zu ertragen. Und dann, sagte sie noch, gab es dieses Gefühl, neben einem schlafenden Drachen zu leben. Was sind die komischen Geräusche, die man am Anfang und am Ende der Folgen hört? In Staffel 2 haben wir beschlossen, für jede Folge einen neuen Vorspann zu produzieren. Die Konstante bei allen Folgen ist, dass es sich um geheimnisvolle Radiosignale handelt. Eigentlich würde es sich lohnen, 30 Minuten nur über die Geschichten zu sprechen, die hinter diesen Signalen stecken. Naja, einige sind gute alte Zahlensender, wie Sie wahrscheinlich gehört haben, die eben zur Zeit des Kalten Krieges für Spionagezwecke benutzt wurden. Dazu gehören unter anderem der Lincolnshire Poacher, der Swedish Symphony Sender und der sogenannte KGB Buzzer. Dann gibt es kleine Rundfunkrätsel, wie etwa die geheimnisvolle Interferenz, die in den 80er Jahren eine Folge von Doctor Who in Chicago unterbrach. Der sogenannte Max Headroom Hijack Zwischenfall. Und schließlich sind da auch einige bislang unerklärliche Interferenzen aus dem All, wie etwa die rätselhafte Interferenz, die die Mannschaft der Apollo 9 auf der dunklen Seite des Mondes aufnehmen konnte, und der sogenannte Gesang der Ringe von Saturn. Ich kann Ihnen natürlich nur empfehlen, alle Geschichten einzeln nachzuschlagen. Was die Geräusche am Ende der Folgen angeht, wissen Sie, wie der Produzent Chuck Lorre am Ende jeder Folge seiner Shows, wie etwa Big Bang Theory, Mom, eine sogenannte Vanity Card für eine Sekunde zeigt. Naja, das komische Geräusch ist unsere Vanity Card. Wenn Sie sie entziffern können, können Sie einige Dinge über Rando erfahren, die sonst nicht für die Veröffentlichung gedacht waren. Wird es eine dritte Staffel geben? Ja, wir hoffen sehr, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wenn Sie die letzte Folge der zweiten Staffel gehört haben, wissen Sie, dass das Ganze auf einem Cliffhanger endet. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Cliffhanger einfach weiter hängen bleibt. Aber wir haben die Hoffnung, dass es eine dritte Staffel geben wird. Und wir versprechen Ihnen, dass die dritte Staffel noch besser und noch verstörender sein wird. Was passiert am Ende der zweiten Staffel? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Das müssen Sie hören. Und dann können Sie uns gerne schreiben, was Sie denken, dass tatsächlich passiert ist. Kann ich an Rando mitwirken? Natürlich, liebe körperlose Stimme. Und auch Sie, egal ob Sie einen Körper haben oder nicht. Wir freuen uns wirklich sehr auf jede Rückmeldung, Idee oder unkontrollierte Schreiattacke. Wie ich Ihnen zu Anfang sagte, ist Rando mit der Idee entstanden, dass es eines Tages eine Gemeinschaft werden soll. Inzwischen sind wir schon sehr viele geworden, aber ich glaube, es gibt noch Platz für mehr Bewohner. Wir glauben nämlich, dass die besten Geschichten immer das Produkt einer Gruppe von Menschen sind. In unserer Zeit konzentriert man sich in der Regel sehr stark auf das Ich. Es wird immer mehr nach persönliche Erfahrungsberichte gesucht, in denen eine starke Stimme zu erkennen ist. Wir glauben, dass was wir normalerweise als Realität bezeichnen, vielfältig ist. Und diese Realität aus einer einzigen Perspektive abzubilden, wäre eine extreme Einschränkung. Wenn Sie also Teil dieser Geschichte werden wollen, schreiben Sie uns an radiorando@gmail.com. Denn wie ein Yamabushi, ein Kriegermönch aus den Bergen, mir in Japan erzählte, Nur wer sein Ich verliert, kann Satori, die Erleuchtung, erreichen. Und er verdeutlichte mir dieses Konzept mit einer Geschichte. Und die Geschichte geht so. Es war einmal ein Stein. Ganz normaler Stein. Dieser Stein lebte, naja, sozusagen am Rande der großen Wüste. Eines Tages schien die Sonne so stark auf seinen, sozusagen, Kopf, dass er zu stöhnen anfing. Ach, diese Hitze ist unerträglich. Wenn es nur ein wenig Schatten gäbe, da antwortete die große Wüste. Gedulde dich ein wenig, Stein. Bald wird die Nacht kommen. Also blieb der Stein sitzen und wartete, wie es Steine so eben machen. Und tatsächlich, nach einer Weile sah er, dass die Schatten der Dünen länger wurden und die Luft im goldenen Licht des Sonnenuntergangs schimmerte. Schon freute sich der Stein auf die kühle, lange Nacht, als die Dunkelheit einbrach und es ganz plötzlich sehr kalt wurde. So plötzlich und heftig war die Temperaturschwankung, dass der heiße Stein in viele kleine Stücke zerbrach. »Ach, du Wüste, du hast mich reingelegt«, sagte der Stein. »Vorhin war mir heiß, aber ich war immer noch ein Stein. Aber jetzt bin ich nichts mehr.« Da antwortete die Wüste. »Stimmt. Aber indem du dich als Sand in mich auflöst und Teil des Ganzen wirst, ist dir weder heiß noch kalt. Das ist Satori.«